Rassismus ist Alltag, keine Option. Viele wundern sich, warum Menschen genervt reagieren, sobald sie gefragt werden, wo sie denn aufgewachsen sind, wo ihre Eltern herkommen, wo sie so gut Deutsch gelernt haben. Warum viele dieser freundlichen Fragen verletzend sein können? Warum sie rassistische Hierarchien verfestigen? Da hilft der nächste Schritt nach der Selbstbeobachtung, der Perspektivwechsel. Wie sähe ein Leben ohne all die Mehrheitsprivilegien aus, die wir als selbstverständlich erachten? Aus unserer Verantwortung erwächst das Gebot, uns zu informieren, damit wir mit der Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein, umzugehen lernen. Um die Wirkung unseres Verhaltens besser zu verstehen, hilft es, die Perspektive zu verändern. Wie kommt es bei den Menschen an, die wir fragen, woher sie kommen, warum sie so fließend Deutsch sprechen? Je besser wir verstehen, was unser Verhalten bewirkt, desto eher sind wir in der Lage, es zu ändern. Ein Crashkurs zum Perspektivwechsel bieten beispielsweise die erwähnten Bücher von Noah Sow, Tupoka Ogette und Alice Husters. In diesen schildern Menschen, was vermeintliche Kleinigkeiten bei ihnen auslösen. Ein schwarzer Mann erlebt täglich, dass Menschen vor ihm die Straßenseite wechseln. Eine Frau mit Hijab erntet über Jahre verwunderte Blicke, wenn sie fehlerfreies Deutsch spricht. Husters schildert, wie fremde Menschen ihr ganz selbstverständlich in die Haare greifen und ihre Hautfarbe mit allem auf der Welt vergleichen, was irgendwie braun ist. Sie beobachtet, wie Menschen in der U-Bahn ihre Handtasche umkrallen, wenn sie sich neben sie setzt, und beschreibt, was das bei ihr auslöst. Diese kleinen Momente, sie wirken wie Mückenstiche, kaum sichtbar, im Einzelnen auszuhalten, doch in schierer Summe wird der Schmerz unerträglich. Diese Mückenstiche haben einen Namen. Mikroaggressionen. Wer von uns muss sich dauernd fragen lassen, woher er kommt? Was als Interesse deklariert wird, markiert die Befragten als fremd und anders. Auf Englisch heißt dieses Prinzip Othering und führt zu einer Hierarchie aufgrund der Hautfarbe und des Aussehens. Die einen gehören unhinterfragt dazu, die anderen müssen sich erst einmal erklären. Natürlich sei ihre Herkunft kein Geheimnis, über das niemand sprechen dürfe, schreibt Husters, doch der Zeitpunkt ist entscheidend. Die Herkunft meiner Eltern sollte nicht zu den ersten Informationen gehören, die ich über mich preisgeben muss. Mit Sprache beschreiben wir unsere Welt. Mit Sprache gestalten wir sie auch. Mit Sprache bestimmen wir, welches Bild der Welt bei unserem Gegenüber entsteht. Sprechen ist Handeln. Deshalb müssen wir unsere Worte sorgsam wählen und überprüfen, welche Annahmen und Gedanken darin stecken. Das gilt in allen Lebenszusammenhängen, aber gerade dann, wenn man Diskriminierung vermeiden will. Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen, sagte Max Frisch mit Blick auf jene Männer und Frauen aus der Türkei, die lange Gastarbeiter genannt wurden. Diese Begriffe verdeutlichen die Macht der Sprache. Arbeitskräfte sind Wesen, deren Kraft der Arbeit zu dienen hat. Ihr Sein als Mensch ist zweitrangig. Gastarbeiter sind Gäste, die arbeiten und dann wieder gehen. Menschen indes sind wie wir. Drei Wörter, drei Welten. Es ist nicht egal, wie wir Menschen oder Dinge nennen. Wenn wir eine Welt wollen, in der Menschen nicht qua Geburt bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden und dies dann genutzt wird, um Hierarchien und Machtstrukturen herzustellen, dürfen wir die Welt auch nicht so beschreiben. Ebenso wichtig ist Widerspruch. Der erfordert manchmal Mut, aber rassistische Äußerungen vom Onkel oder der Schwägerin unkommentiert stehen zu lassen, reproduziert Rassismus. Das heißt nicht, dass wir sie als Rassisten brandmarken müssen, aber wir sollten sie auf das hinweisen, was sie mit ihren Äußerungen tatsächlich sagen und bewirken und ihnen dadurch die Möglichkeit geben, sich selbst genauer zu überprüfen. Natürlich drohen in solchen Situationen hitzige und persönliche Debatten, doch ein ausbleibender Widerspruch enthält immer eine implizite Zustimmung. Rassismen bleiben dann im Raum stehen und werden bestärkt. Eine Möglichkeit zu verhindern, dass es gleich zum Zerwürfnis kommt und damit gar nicht erst zu einer produktiven Diskussion, könnte sein, zunächst Verständnis dafür zu wecken, dass ein bestimmter Sprachgebrauch ungute Gefühle auslöst. Wenn jemand diskriminierende Begriffe verwendet, können wir beispielsweise formulieren, dass uns diese Begriffe persönlich verletzen, auch wenn wir nicht direkt betroffen sind.